Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Dresden, 1. Juli 1788. Was du mir über meine Gesundheit schreibst, stimmt mit Hartwigs Äußerungen im Wesentlichen ziemlich überein. Ich habe allen Respekt für eure medizinischen Einsichten, aber wenn ich mich wieder gesund fühle, wie jetzt wirklich der Fall ist, so kann ich mich immer noch nicht zu einer solchen Aufmerksamkeit auf meine Diät entschließen, die doch immer das Resultat eurer Gutachten ist. Ich kenne keine fatalere Existenz, als wenn das Bewachen der Gesundheit oder des Geldes alle andere Ideen und Genüsse verschlingt. Es ekelt mich schon, von meiner Krankheit zu reden. Das Karlsbad soll sehr reizbar machen, also wird Minna sich eben nicht über die Anwesenheit der Schröder freuen, doch denke ich, soll sie mir jetzt nicht gefährlich sein. Überhaupt stehe ich nicht dafür, dass mir in Karlsbad die Zeit nicht lang wird. Du weißt, dass ich nicht leicht zu befriedigen bin, wenn ich vergessen soll, dass ich 4 Wochen ohne alle Tätigkeit zubringe. Dieser Sommer ist nun bald wieder hin und ich habe noch nichts vollendet von allem, was ich mir vorgenommen hatte. Die Zeit, welche mir vom Kranksein und von pflichtmäßigen Bewegungen übrig geblieben ist, habe ich fast bloß auf Akten verwendet. Und was mir bange macht, es gibt Momente, da ich mich wohl bei der Aktenarbeit befinde. Ich habe Berührungspunkte mit dem jetzigen Präsidenten in juristischen Geschäften. Er liebt Schnelligkeit und Kürze im Vortrage und eine gewisse Keckheit in Resolutionen. Kurz, er hat eine Art von Energie, die mich interessiert. Auch weiß ich, dass ich ihm gefalle und er beweist es durch ein sehr zuvorkommendes Betragen. Für meine ökonomischen Aussichten ist das recht gut, aber ob mein Geist nicht dabei einschrumpft, wenn ich mir die leichte Aktenarbeit so verzockere, das ist eine andere Frage. Der Journalplan schwimmt noch bei mir oben, was du darüber schreibst, scheint mir sehr richtig. Sobald die merkantilische Rücksicht die herrschende ist und man sich zum Gesetz macht, sich zum Publikum herabzulassen und seinen Launen zu frönen, sollte es aber nicht möglich sein, das Publikum zu sich heraufzuziehen, es versteht sich ohne alle Ankündigung, so daß man bloß Unterhaltung verspricht. Das Aufsuchen berühmter Mitarbeiter ist ein kitzliches Unternehmen, wenn man sich das Heft dabei nicht aus den Händen geben will. Doch über alle diese Dinge wird sich noch schreiben lassen, wenn nur erst Materialien in Menge da sind. Meine Idee ist, jetzt schon daran zu sammeln, aber wie viel ich vor mich bringe, wird die Zeit lehren. Dass du den Geisterseher ausdehnst, verdenke ich dir nicht, um so weniger, wenn der Menschenfeind dabei einmal wieder an die Reihe kommt. Wie steht's denn mit den Niederlanden? Pausieren sie jetzt? Vom Merkur habe ich in langer Zeit nichts gesehen. Hast du denn wieder etwas eingerückt? Hier ist nichts vorgefallen, wir sind jetzt alle wohl. Minna wird täglich dicker, das Kind nimmt sehr zu und fängt schon an, einige Aufmerksamkeit zu zeigen. Dorchen hat jetzt seltener Augenschmerzen als sonst. Sophie wird heiter, und ich hoffe, sie soll den armseligen Kerl vergessen, der ihrer nicht wert war. Schiedrich ist jetzt oft bei uns und macht uns Spaß vor. Unter den hiesigen Menschen ist er noch immer ein Meteor. Sein Scherz erfordert zwar keinen großen Geistesaufwand, aber er ist belustigend und hat nichts Widriges. Seine heitere Laune verlässt ihn nie, und er ist sinnreich in gesellschaftlichen Vergnügungen, die keine Zubereitungen erfordern. Wir spielen zuweilen Sprüchwörter, singen Volkslieder etc. Mit Rollig, der hier ist, habe ich viel musikalische Berührungspunkte. Er hat Begeisterung und Originalität in seinem Fache. Mit Brühls ist's alle. Sie gab neulich eine Fete an ihres Sohnes Geburtstage, wo sie die Gräfin auf eine sehr lächerliche Art herausblicken ließ. Das gab ihr den letzten Stoß bei mir. Bald hätte ich vergessen, dass sie mir aufgetragen hat, dich zu bitten, ihr eine Inschrift auf einen Altar der Wahrheit zu machen, der in Seifersdorf errichtet worden ist. Ich will's hiermit getan haben. Hast du keine Lust, so will ich's schon verantworten. Morgen früh als den 5. geht's fort ins Karlsbad, wohin du nunmehr deine Briefe zu schicken hast. Keine besondere Adresse ist nötig. Klüger wär's, du brauchtest nicht zu schreiben. Lebe wohl, alle grüßen. Das Hutfutteral ist nicht angekommen. Körner.